Die tschechisch-koreanische Freundschaftsgesellschaft Baekdusan stellte am 25. Juli ins Internet einen Beitrag, in dem das neu errichtete Zentrale Museum für klassenmäßige Erziehung in Pjöngjang ausführlich vorgestellt wurde. Darin wurde unterstrichen, das Museum sei ein Erziehungsplatz, der die Unverschämtheit und Brutalität der amerikanischen und japanischen Imperialisten, südkoreanischen Marionetten und Klassenfeinde entlarve und Wut und Hass gegen die Feinde erwecke. Es wurden auch die Fotos von den Besuchern, die die Rache an den Feinden schwören, und von den Ausstellungsgeständen gezeigt.